girls, we are so magical. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal, it's innocent. We'll be right back. gab dir mein Geld. Und wo bist du jetzt, Marie? Ich gab dir die Schlüssel zu meiner Riesenwelt. Und wo bist du jetzt, Marie? Marie, Marie, Marie. Bist du jetzt Marie? Marie, Marie, Marie, Marie, Marie, Marie? Und wo bist du jetzt Marie? Marie, Marie, Marie, Marie, Marie, Marie, Marie, Marie? Doch ganz egal, wo du dich rumtreibst, ich hoffe, es geht dir schlecht. Schlappe, du Drecksau, ich hoffe, es geht dir schlecht. Schlappe, du Drecksau, ich hoffe, es geht dir schlecht. Schlappe, du Drecksau, ich hoffe, es geht dir schlecht. Schlappe, Schlappe, Schlappe, Schlappe, Schlappe, Schlappe, Schlappe. Schlappe, Drecksau, ich hoffe es geht dir schlecht. Schlappe, Drecksau, ich hoffe es geht dir schlecht. We'll be right back.

forgive him. Just give up all your doubts. Raise me up or help me. Everything's allowed. It's gonna be a dancing. Coming soon. It's gonna be a dancing. Walking on moon. As long as we keep waiting, yeah, everything is coming soon.